Kundgabe 4846. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.02.1950. Hinweis auf kommende Notzeit. Höret und glaubet es, ihr Menschen. Euch steht eine schlimme Zeit bevor. Sie wird jeden Einzelnen betreffen, wenngleich sie an denen leichter vorübergeht, die mich im Herzen tragen, also mit nach oben gewandtem Blick dahingehen. Schwer wird auf allen die Zeit lasten, denn sie bringt euch eine abermalige Not, die ihr kaum ertragen zu können glaubt. Bis ins Innerste werdet ihr erschüttert werden, denn äußerlich und innerlich geratet ihr in Not, auf dass ihr euch zu mir wendet, auf dass ihr endlich den Weg findet zu mir, eurem Gott und Vater von Ewigkeit. Es ist das letzte Mittel, das ich anwende, vor dem Ende. Hilft dieses nicht, um euch zu wandeln, die ihr der Welt euch verschrieben habt, so gibt es für euch keine Rettung mehr. Dann seid ihr endgültig meinem Gegner verfallen, und ihr müsset sein Los teilen, in Fesseln geschlagen zu werden am Ende der Tage. Wenig Zeit bleibt euch noch bis dahin, und in dieser kurzen Zeit trete ich immer wieder an euch heran, um euch noch vor dem Verderben zu retten, um euch zur Besinnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Was ich euch sagen lasse durch meine Diener auf Erden, das nehmet ernst und stellet euer Leben danach ein. Und so die große Not an euch herantritt, dann denket daran, dass auch bald das letzte Ende ist, das ich gleichfalls angekündigt habe und das der Not folgen wird. Dann nützet jeden Tag, indem ihr des Öfteren die Verbindung suchet mit mir und alles Weltliche unbeachtet lasset und betet im Geist und in der Wahrheit. Mich anrufet um Gnade, die ich euch wahrlich nicht versagen werde. Ich werde euer Gebet erhören. Ich werde euch mit Gnade überschütten und euch Kraft geben und Glaubensstärke, auf dass ihr ausharret bis zum Ende. Amen.